letzte Holz. Tja. Dinner for one, war schon immer so ne Pizza im Ofen. Chillige Sache, brauchst du nicht mal zu kochen. Dazu ne kühle Blonde im Glas, das Simpsons-Folge am Start. Schon 7-mal gesehen, doch die Lacher sind immer noch da. Wenig zu spülen, nur ein Teller und ein Pizzaroller. Ein Mann, Haushalt, fühle es, der Sinn ist tot. Ich lass den Humpen stehen, hoff, dass die Stunden vergehen. Klar hab ich die Homies, doch die sollen mich nicht unten sehen. Ich bin nicht depressiv und an dem Suizid nah. Ich bin nur gerne deep und auf der Suche danach. Suche den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Suche die Hoffnung und das Wahre unter tausend Ding. Ein einsamer Abend. Ich dreh im Kreis meine Bahn, so eine Scheiße, Mann. Ich komm nicht weiter, nein, geh fast am Zweifel ein. Ich roll den Zweifel tight und rauch ihn weg. Ein einsamer Abend. Ich dreh im Kreis meine Bahn, so eine Scheiße, Mann. Ich komm nicht weiter, nein, geh fast am Zweifel ein. Ich roll den Zweifel tight und rauch ihn weg. Ich hab in meiner Bude alles, was zum Leben langt. Und kam mit meinem Job ein Leben lang Dekrete ran. Schaffen doch, das geht nicht an. Klar und auch auf jeden Fall fehlt mir eine Sache. Was? Dreimal darfst du raten, dass ich eben das nicht mit einer Handvoll Geld erleben kann. Ich strebe nach Wärme im Blick, nicht nach wertlosen Fix. Werte und Glück in einer Welt voller Beschiss. Ich meine, schau dich doch mal um. Ich will nicht glauben, vertrauen wär dumm. Doch ich hab Erfahrungen gemacht und sie hauten mich um. Schlangen und Wiese, die nur Kontakte vertiefen, um dich abzuziehen. 20 Mäuse, mehr doch keine Freunde mit Herz. Und um zu wissen, was ich will, sind mir die Mäuse wert. Ein einsamer Abend. Ich dreh im Kreis meine Bahn, so eine Scheiße, Mann. Ich komm nicht weiter, nein, geh fast am Zweifel ein. Ich roll den Zweifel tight und rauch ihn weg. Ein einsamer Abend. Ich dreh im Kreis meine Bahn, so eine Scheiße, Mann. Ich komm nicht weiter, nein, geh fast am Zweifel ein. Ich roll den Zweifel tight und rauch ihn weg. Ich zähle schon 4 von den Bierflaschen rechts neben der Couch. Lege mich lieber mal hin und frage mich, wer seine Frau. Würde ich dann weniger saufen, Tüten nicht drehen und rauchen? Oder wär wirklich alles bei Weitem geblieben? Nur mit dem Unterschied, dass angenehme Abende zusammen vergehen. Ich kann bei manchen sehen, dass es wirklich klasse geht. Andere reden kaum miteinander und hassen das Leben. Abgesehen davon, dass sie tatsächlich den Partner sehen, sind sie doch einsam und suchen ziellos das Weite. So gesehen geht es mir um Längen besser. Hab ne wirklich gute Freundin, die ich liebe und schätze. Vielleicht ist sie doch die letzte Station und Ziel meines Wollens. Ein einsamer Abend. Ich dreh im Kreis meine Bahn, so eine Scheiße, Mann. Ich komm nicht weiter, nein, geh fast am Zweifel ein. Ich roll den Zweifel tight und rauch ihn weg. Ein einsamer Abend. Ich dreh im Kreis meine Bahn, so eine Scheiße, Mann. Ich komm nicht weiter, nein, geh fast am Zweifel ein. Ich roll den Zweifel tight und rauch ihn weg. Ugh.